Radio Saarbrücken. Aktuell aus Deutschland und der Welt. Um 10 vor halb. Mit Daniel Driller, guten Morgen. Nach Herbststurm Herwarz bemüht sich die Bahn, den Zugverkehr im Norden und Osten schnell wieder in Gang zu bringen. Vor allem rund um Hamburg wird es nach Angaben der Bahn aber auch heute noch Sperrungen geben. Die Bahn hatte ihren Fernverkehr in 7 Bundesländern gestoppt. Mindestens 2 Menschen kamen durch den Sturm ums Leben. An der Nordsee in Niedersachsen wurde ein 63-jähriger Camper von der Sturmflut überrascht und ertrank. In Mecklenburg-Vorpommern kenterte ein Motorboot mit 3 Urlaubern. Eine Frau starb, ein Mann wird noch vermisst. Die sogenannten Jamaika-Unterhändler gehen heute in die nächste Sondierungswoche. Die kleine Runde der Verhandler von CDU, CSU, FDP und Grünen berät ab 9 Uhr zunächst über Bildung und Digitales, dann über Arbeit, Rente, Gesundheit und Pflege sowie über Inneres und Recht. Am späteren Nachmittag will die große Gruppe mit mehr als 50 Teilnehmern dann eine Zwischenbilanz zum bisherigen Stand der Dinge ziehen. Die Sondierungsgespräche waren am vergangenen Donnerstag wegen Streits in der Klima- und Flüchtlingspolitik vertagt worden. Wegen schwerer Waldbrände im Nordwesten Italiens mussten bis zum Abend um die 1000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Am schlimmsten betroffen war das Susa-Tal in Piemont. Unter anderem mussten knapp 200 Bewohner eines Seniorenheims in Sicherheit gebracht werden. Die Waldbrände in der Region toben schon seit mehreren Wochen. Als Ursache wird Brandstiftung vermutet. Der deutsche Rekordmeister Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Titelverteidiger Borussia Dortmund. Nach dem Top-Duell zwischen Leipzig und Bayern kommt es damit erneut zu einem großen Kräftemessen im deutschen Fußball. Das hat die Auslosung am Abend in der ARD ergeben. In weiteren Bundesliga-Duellen stehen sich am 19. und 20. Dezember Mainz und Stuttgart gegenüber, außerdem Bremen und Freiburg, Gladbach und Leverkusen sowie Schalke und Köln. Wolfsburg muss zum Zweitligisten Nürnberg, Frankfurt tritt bei Heidenheim an, Zweitligist Ingolstadt muss bei Drittligist Paderborn ran. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. Der einzige Verkehrsservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Guten Morgen, es ist 6.22 Uhr. Wir schauen mal auf die A6 Kaiserslautern Richtung Saarbrücken. Zwischen Homburg und dem Parkplatz Homburger Bruch, Vorsicht, da liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Der einzige Wetterservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Wir starten wirklich sehr frisch in den Tag. Anders kann man es leider nicht sagen. Die Temperaturen aktuell 2 Grad steigen heute immerhin noch auf 10 Grad. Und das Gute ist, den Schirm brauchen wir nicht, denn es bleibt trocken. Und es geht trocken weiter. So zum Beispiel auch morgen ebenfalls bei 10 Grad. Der Mittwoch, der wird dann immerhin wieder minimal wärmer. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Mit mir lecker. Besten Hits der Stadt. Yeah. Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Straßen, fremde Gesichter, keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich

Spahn. Während Janine Kunze noch übt, hat Poco eine kleine Überraschung für Sie. 20% Rabatt auf alles. Als Dankeschön für alle unsere Kunden. Nur noch heute in allen Poco-Märkten. 20% auf alles. Alles klar, alles Poco. Entdecken Sie Samsung QLED, the next innovation in TV. Jetzt einen QLED-TV kaufen und sofort Cashback sichern. Zum Beispiel 600 Euro beim Kauf eines 75 Zoll QLED-TV. Jetzt und nur bis zum 31. Oktober. Mehr Infos unter samsung.de/superdeals. Hey Leute, ich suche einen Mitbewohner. Also, wichtig wäre, du müsstest morgens frischen Kaffee kochen, während ich im Bett liege. Und kontrollieren, ob die Fenster zu sind, wenn ich in der Uni bin. Und dann noch die Heizung anmachen, damit es schön warm ist, wenn ich wieder nach Hause komme. Okay? Ja, Leute, dann meldet euch! Holen Sie sich einfach gleich Magenta Smart Home nach Hause. Ein Jahr lang kostenlos. Jetzt unter telekom.de. Die Kaufland Spar-Dich-Reich-Wochen. Jetzt mit die Besten von Ferrero Classic. Die 269 Gramm Packung für nur 3,79. Und Coca-Cola, Schwipp-Schwapp, Fanta oder Sprite. Je Kasten nur 6,96. Zuzüglich Pfand. Kaufland. Gute Woche. Hier ist Radio Saarbrücken in der Nacht. Die besten Hits der Stadt. Just sit down on a bench and start to watch all the people walking by. I see all the different kind of faces, people all around the place are wondering why. I just smile, just smile, just smile, just smile, just smile, just smile, just smile. Wir schauen mal, was diese Woche in Saarbrücken los ist und wer da Lust auf was Klassisches hat, für den ist das hier vielleicht was. Jeder kennt die Geschichte von Dornröschen. Prinzessin Aurora, die sich an ihrem 16. Geburtstag in den Finger sticht und in einen 100-jährigen Schlaf fällt. Und diese Geschichte kann man sich auch als Ballettstück ansehen. Und zwar morgen um 18 Uhr im Saarländischen Staatstheater. Wer ein bisschen Lust auf Jazz hat, der sollte am Donnerstag im Domizil Leidinger vorbeischauen. Renaud Garcia-Fons ist einer der virtuosesten Kontrabassisten des Jazz.

Zweifeln, wir sind ratlos zu zweit, als wären wir taubstumm. wie zwei Kinder, die nicht loslassen können. Ich will dich nicht loslassen können. Ich wünschte, du siehst Zukunft in mir. Ich wünschte, das hier wäre nie passiert. Doch ich kann es nicht verhindern. Doch wenn du mehr ändern, also schau ich in die Welt mit der Hoffnung, dass sie mir irgendwann wieder gefällt. In meinem Herzen hast du immer einen Platz, so schön war die letzte Nacht, so schön war die letzte Nacht. Saarbrücken. Aktuell aus der Landeshauptstadt und dem Saarland um 10 vor 7. Mit Tom Becker, hallo. Traurige Bilanz. Eine 35-jährige Frau ist das 14. Drogenopfer in diesem Jahr. Wie eine Rechtsmedizin in Homburg durchgeführte Obduktion ergab, starb die Frau am Mittwoch an der Rauschgiftintoxikation. Die 35-jährige war leblos in ihrer Wohnung in Saarbrücken gefunden worden. FCS schlägt Tabellenführer. Vor 9000 Zuschauern hat unser FCS den Tabellenführer in der Regionalliga Südwest weggeballert. Zuerst gingen jedoch die Blatzherren in der 25. Minute durch einen Treffer durch Dren Hondan in Führung. Kevin Behrens konnte mit einem Abstauber jedoch wieder den Gleichstand herstellen. Schließlich war es Markus Mendler, der noch vor 2 Wochen bei uns im FCS-Magazin zu Gast war, der die Blauschwarzen jubeln ließ und zum 1:2 Endstand einnetzte. Durch diesen Sieg steht unser FCS nun an der Spitze der Regionalliga Südwest. Mann totgefahren und abgehauen. Die Polizei in St. Wendel jagt einen Pkw-Fahrer, der in Oberlingsweiler einen Mann totgefahren hat. Ein 66-Jähriger war aus noch ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn zu Fall gekommen und auf den Asphalt gestürzt. Der Pkw-Fahrer erfasste den Mann und überfuhr ihn. Ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Ein Zeuge beobachtete die Sache und rief die Polizei. Bei dem feigen Unfallfahrer soll es sich um einen dunkelroten Mercedes gehandelt haben. Laut Beschreibung hatte das Auto ein Taxischild auf dem Dach. Der 66-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle. Blödmann blockiert Feuerwehrausfahrt. Dass man die Ausfahrt der Feuerwehr nicht zustellt, weiß sogar jedes Vorschulkind. Ein Blödmann aus Köln hatte wohl eine schulische Einrichtung nicht oft besucht, denn dieser hatte am Samstagnachmittag seinen LKW mitten vor die Ausfahrt der Völklinger Feuerwehr geparkt. Als diese zu einem Einsatz ausrücken wollten, kamen sie nicht wirklich weg. Die Polizei bestellte schließlich einen Abschleppwagen, um den LKW umzusetzen. Noch bevor dieser da war, kam der Brummifahrer zu seinem Gefährt und wollte die Fahrt nach Köln fortsetzen. Blöd nur, dass die Polizei in Zwischenzeit Zeit hatte, sich den Brummi näher anzuschauen, denn dieser hatte gravierende Mängel. Der Schrottbrummi wurde schlussendlich stillgelegt. Betrunkener Geisterfahrer kracht in Fahrzeuge. Ein betrunkener 24-jähriger Rumäne war am Freitag gegen 23 Uhr irgendwo falsch auf die A6 gefahren. In Höhe St. Ingbert krachte er frontal gegen einen weiteren PKW. Dabei wurde er und die Insassen des anderen PKW, eine 77-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann, in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die Person aus ihrem völlig zerstörten Frack schneiden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt kamen sie in umliegende Krankenhäuser. Die nächsten News aus Saarbrücken und der Region bei uns wieder in einer Stunde. Der einzige Verkehrsservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Guten Morgen um 6.55 Uhr. Aktuell haben wir eine Meldung von der A6 Kaiserslautern Richtung Saarbrücken zwischen Homburg und dem Parkplatz Homburger Bruch. Da liegen Gegenstände auf der Fahrbahn und der linke Fahrstreifen ist gesperrt. Der einzige Wetterservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Wir haben noch so einen richtigen Wärmflaschenmorgen. Die Temperaturen liegen aktuell bei gerade mal 2 Grad, steigen heute im Laufe des Tages auf 10 Grad. Am Vormittag gibt es noch ein bisschen Sonne, danach verkrümelt sie sich so ein bisschen hinter den Wolken. Aber hey, es bleibt trocken. Auch die nächste Nacht, die wird ziemlich kalt. 1 Grad gibt es auch da maximal. Tagsüber dann dafür aber auch wieder sonniges Wetter bei bis zu 10 Grad. Das Wetter wurde präsentiert von der Vereinigten Volksbank EG, meine VVB, von der oberen bis zur unteren Saar, auch in ihrer Nähe. Guten Morgen an alle, die wach sind. Der ein oder andere wird noch schlafen und sich den Brückentag zunutze machen. Alle anderen jetzt mal aufwachen, auch wenn der Songtitel, den wir jetzt hören, Traum heißt. Hier ist Crow, ich bin Ina Kast. Habt noch einen schönen Morgen. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Die besten Hits der Stadt. Hier ist wieder ein Superhit aus den 90ern auf Radio Saarbrücken. I'm crucified, crucified by my Savior, saved by behavior, and I'm time I pay.

Ich würde gern was anderes behaupten, aber tatsächlich ist es wirklich sehr, sehr frisch draußen. Die Temperaturen aktuell bei 2, 3 Grad. Immerhin steigen die Werte heute auf maximal 10 Grad. Es bleibt trocken, am Vormittag kommt die Sonne noch gut raus, morgen dann schon ein bisschen besser. Und das Gute ist, es bleibt vorerst trocken, nicht nur heute und morgen, sondern auch in den nächsten Tagen. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Mit mir, Nina Kass. Die besten Hits der Stadt. Ich bin mittendrin und geb mich allem hin. Aber schaut man hinter die Kulissen, dann fängt es immer so an. Ich schlafe immer zu lang, krieg's nicht hin und fühl mich deshalb beschissen. Ich erkenne mich nicht in den Schaufensterscheiben, entdecke nichts, was mir gefällt. Ich brauch die schönsten Kleider und die stärksten Männer und deine Hand, die meine Hand für immer festhält. Wovon sollen wir träumen? So schwer auf meinen Schultern. All die Hoffnung, die war, ist schon lang nicht mehr da. Schon wieder eine Nacht einfach vertan. Ich hab gesucht und gesucht in den hintersten Ecken nach Augen, die mich interessieren. Noch nie hat das geklappt, doch ich mag's nicht kapieren. Wovon sollen wir träumen? Ist wieder ein Superhit aus den 80ern auf Radio Saarbrücken. Take it. Und morgen nur noch einen Tag arbeiten, dann ist schon wieder frei. Jetzt nochmal eine Runde strecken und dann sind wir alle wach. Jetzt mit KF und wir sind okay in der Radio Saarbrücken Morning Show um 7:30. Guten Morgen. Lieber Gott, mach das Radio aus. Selbst der Sheeran ist grad so laut. Mein Kopf sieht alles außer gerade aus. Und ich hab immer noch kein Netz. Mal wieder dachte ich, ich wär ganz krass. Mein Spiegel sieht das etwas anders. Und niemand sagte, mach mal langsam. Denn wir waren immer viel zu schnell. Meine Fresse, was geht? Wir haben überlebt. Sind die Letzten, die noch stehen. Kratzt am Lack, aber ey, wir sind okay. Ich hoffe, wir haben das auf Tape. Oder nee, lass mal sehen. Alles war schon, aber ey, wir sind okay. Trost ans Bett. Und ne Paracetamol wär nett. Mein Kopf, der gerade gegen die Ohnmacht kämpft. Und ich hab immer noch kein Netz. Mal wieder dachte ich, ich wär ganz krass. Mein Spiegel sieht das etwas anders. Und niemand sagte, mach mal langsam. Denn wir waren immer viel zu schnell. Meine Fresse, was geht? Wir haben überlebt. Sind die Letzten, die noch stehen. Kratzt am Lack, aber ey, wir sind okay. Ich hoffe, wir haben das auf Tape. Oder nee, lass mal sehen. Alles verschwommen, aber ey, wir sind okay. Polypi-Scheiben, zum Beispiel 150 Gramm, 32% billiger, nur 1,55 Euro. Lidl lohnt sich. Fernseher, 1000 Euro. Popcorn, 5 Euro. Zeit, sich nicht um die Steuererklärung kümmern zu müssen? Unbezahlbar. Das Team von Steuerberater Braun und Braun in Völklingen erstellt gerne Ihre Steuererklärung. Telefon 06898 50260 oder steuerberater-braun.de. Frischer Schweinenacken am Stück. Das Kilo nur 3,59 Euro. Lidl lohnt sich. Huhu, hier ist Hausgeist Mia von Mömax. Ihr könnt Juhubiläum schon nicht mehr hören? Dann hab ich schlechte Nachrichten für euch. Juhubiläum, Juhubiläum, Juhubiläum, Juhubiläum! Das Juhubiläum geht weiter. 19% Mehrwertsteuer und 10% extra Rabatt auf eines von vielen Möbelstücken sparen. Mömax, sieht doch gleich besser aus. Wenn es um Fettvereisung geht, dann kommen Sie lieber gleich zu den Spezialisten. Traumkurve GmbH, Bahnhofstraße 43 in Saarbrücken. Der richtige Weg zu Ihrer Traumkurve und einer tollen Traumhaut. Das Jubiläum geht weiter. 19% Mehrwertsteuer und 10% extra Rabatt auf eines von vielen Möbelstücken sparen. Ich mach bald meinen Meister. Ich fahr schon einen. Meister Ihres Fachs. Die Peugeot-Nutzfahrzeuge mit Full-Service-Leasing ab 129 Euro bei den Peugeot-Gewerbewochen. Peugeot. Impress yourself. Hol dir mit Ehemann den Genuss des Winters nach Hause in den Sorten Bratapfel oder Mandelspekulatius. Neu und nur für kurze Zeit. Die Wintersorten von Almigurt und Früchtetraum. Ehemann, keiner macht mich mehr an. Bis 30. November. 500 Euro Tankgutschein von Peugeot. Mehr als 7 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Vielleicht auch jemand, den Sie kennen. Volkshochschulen oder das kostenlose Alpha-Telefon helfen. 0800 53 33 44 55. Eine Information des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Entdecken Sie Samsung QLED, the next innovation in TV. Jetzt einen QLED-TV kaufen und sofort Cashback sichern. Zum Beispiel 600 Euro beim Kauf eines 75 Zoll QLED-TV. Jetzt und nur bis zum 31. Oktober. Mehr Infos unter samsung.de/superdeals. Unheimlich hübsch. Halloween bei Douglas. Jetzt 20% auf alle Make-up-Produkte. Ab 30 Euro Make-up-Einkauf. Ausgenommen reduzierte Artikel. 20% nur bis Halloween. Douglas, your partner in beauty. Penny wünscht allen Nachbarn eine erholsame kurze Woche. Zum Beispiel mit Toffifee. 5 Packungen zum Preis von 4 für nur 4,79 Euro. Und Jakobs Krönung. Verschiedene Sorten, die 500 Gramm Packung für nur 3,88 Euro. Ab heute. Toffifee, 5 Packungen zum Preis von 4 für nur 4,79 Euro. Und Jakobs Krönung für nur 3,88 Euro. Also, erstmal zu Penny. Hey, God Jul from Sverige. Ich übersetz mal. Bei IKEA gibt's jetzt viele weihnachtliche Artikel wie Sinnling-Kerzen und Wintergeschenkpapier noch günstiger. Nur bis 12. November. Alle Infos auf ikea.de/Angebote. Das habe ich nicht gesagt. Aber so ähnlich. Entdecken Sie Roller neu. Diese Woche schenken wir Ihnen 19% Mehrwertsteuer. Polstergarnituren, Wohnwände, Boxspringbetten, Kleiderschränke, Couchtische, Leuchten, Teppiche, Gardinen. Auf alles 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Gibt's doch gar nicht! Doch, bei Roller. Bald 150 Mal in Deutschland und auf roller.de. Hier ist Radio Saarbrücken. Die besten Hits der Stadt. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting. You sagen, doch diese Zeiten sind vorbei. Diese Zeiten sind vorbei. Jetzt sind wir da, besser als es jemals war. Wir leben den Moment mittendrin im Leben und die Endorphine spielen verrückt. Das mitten im Moment dafür alles geben, uns hält nichts mehr zurück. Wir leben den Moment mittendrin im Leben und die Endorphine spielen verrückt. Das mitten im Moment dafür alles geben, uns hält nichts mehr zurück. Das ein neuer Tag, die Sonne scheint nach tausend Nächten. Nichts hält uns auf, wir lassen los. Wir feiern unser Leben bis zum letzten Tag. Jetzt sind wir da, besser als es jemals war. Wir leben den Moment mittendrin im Leben und die Endorphine spielen verrückt. Das mitten im Moment. Spielen verrückt, das mitten im Moment dafür alles geben, uns hält nichts mehr zurück. Wir leben den Moment mittendrin im Leben und die Endorphine spielen verrückt, das mitten im Moment dafür alles geben, uns hält nichts mehr zurück. Wir leben den Moment. Nur 45 ist es und kühle 2 Grad draußen. Wer jetzt vor die Tür geht, der sollte sich noch mal ein bisschen dicker anziehen. Gossip hören wir jetzt hier mit Heavy Cross in der Radio Saarbrücken Morning Show. Gone.

Ja, passend zur Zeitumstellung hat man das Gefühl, die Sonne hat sich auch umgestellt, wenn man so die Temperaturen von jetzt an sieht. Es ist wirklich sehr kalt, also wer jetzt vor die Tür geht, der sollte sich am besten noch mal ein bisschen dicker anziehen. Hier geht's jetzt weiter im Programm. Gleich habe ich für euch Fergal Shaki mit der Good Heart. Jetzt die Madeleine Juno mit Gift um 5 vor 8. Ich bin Nina Kast. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Die besten Hits der Stadt. Wieder ein Superhit aus den 80ern auf Radio Saarbrücken. I'm

Sometimes our hearts get broken, but keep them open. Ihr hört Radio Saarbrücken, der Sender für die Landeshauptstadt Saarbrücken. Wenn ich von hier weggehe, dann mit dir. Und tanz ich aus der Reihe mit dir, mit dir. Schaff ich's nicht alleine, dann mit dir. Kann ich hier nicht bleiben, kommst du mit mir. Denn mit dir passieren alle guten Dinge. Mit dir passieren alle guten Dinge. Es ist egal, was da draußen so abgeht, weil sich heute die Welt nur für uns dreht. Ey, mit dir passieren alle guten Dinge. Wenn du dich hängen lässt, dann mit mir. Und hältst du dich an jemand fest, an mir, an mir. Wenn du durch die Wand gehst, dann mit mir. Und wenn das jemand durchsteht, dann nur wir, nur wir. Es ist egal, was da draußen so abgeht, weil sich heute die Welt nur für uns dreht. Denn mit dir passieren alle guten Dinge mit dir. Passieren alle guten Dinge. Es ist egal, was da draußen so abgeht, weil sich heute die Welt nur für uns dreht. Ey, mit dir passieren alle guten Dinge. Wenn du am Boden liegst, dann leg ich mich zu dir. Und wenn du nicht weiter kannst, fang von vorne an mit mir. Mit dir passieren alle guten Dinge. Mit dir passieren alle guten Dinge. Es ist egal, was da draußen so abgeht, weil sich heute die Welt nur für uns dreht. Ey, mit dir passieren alle guten Dinge. Denn mit dir passieren alle guten Dinge, hey. Traffic jam, yeah. I was quick to pay that girl. was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Da war das der neue Song von Camila Cabello. Es ist 8.20 Uhr gleich und wir haben den neuen Song von Vincent Weiss. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Frische Luft gibt's direkt nach den News. Radio Saarbrücken. Aktuell aus Deutschland und der Welt. Um 10 vor halb. Mit Daniel Driller, guten Morgen. Der Herbststurm Herwart hat einen dritten Menschen in Deutschland das Leben gekostet. Ein 56-jähriger Mann aus Sachsen ist in der Nacht im Krankenhaus verstorben. Der Mann war gemeinsam mit einer Frau und einem Mann auf dem Peenestrom in Mecklenburg-Vorpommern gekentert. Die Frau starb schon am Abend im Krankenhaus. Ein weiterer Mann wird noch vermisst. In Niedersachsen war ein Camper ertrunken, der vom Hochwasser der Sturmflut eingeschlossen wurde. Verdi-Chef Bsirske setzt auf umfassende Sozialreformen durch ein sogenanntes Jamaika-Bündnis. Dabei bietet Bsirske die Zusammenarbeit seiner Gewerkschaft an. Bsirske sagte, man werde als Gewerkschaft mit einer Jamaika-Koalition arbeiten müssen. Nötig seien eine Rückkehr zur Finanzierung der Krankenkassen zu gleichen Teilen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eine Stabilisierung des Rentenniveaus, Schritte gegen Altersarmut und eine Stärkung der Tarifbindung. Knapp ein Jahr nach der US-Präsidentenwahl könnte es heute erste Festnahmen bei den Untersuchungen zur Russland-Affäre geben. Laut CNN und NBC wurden schon am Freitag gerichtliche Anklagen beschlossen, aber zunächst unter Verschluss gehalten. Mit einer Enthüllung und polizeilichen Schritten ist wahrscheinlich Anfang der Woche zu rechnen, hieß es. Russland wird direkte Wahlbeeinflussung vorgeworfen. In diesem Zusammenhang untersucht Sonderermittler Mueller, ob es dabei eine Zusammenarbeit gegeben hat zwischen dem Wahlkampflager von Donald Trump und Russland. Sebastian Vettel hat seinem Mercedes-Rivalen Hamilton als verdienten Formel-1-Weltmeister gewürdigt. Vettel sagte nach dem drittletzten Saisonrennen in Mexiko-Stadt, alles in allem sei er der bessere Mann gewesen und habe den besseren Job gemacht, so einfach sei das. Der Brite Hamilton hatte sich mit einem 9. Rang vorzeitig seinen 4. Formel-1-Titel gesichert. Vettels 4. Rang reichte nicht, um die Krönung Hamiltons noch einmal zu verschieben. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. Der einzige Verkehrsservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Guten Morgen, aktuell ist es 8.21 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Stau auf der A6 Kaiserslautern Richtung Saarbrücken zwischen Fechingen und der Goldenen Brem. Aber ansonsten sind die Straßen frei. Der einzige Wetterservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Wir starten relativ frisch in den Tag. 2-3 Grad sind es aktuell. Im Laufe des Tages erreichen wir 10 Grad. So um 15 Uhr könnt ihr damit rechnen. Heute mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Noch kommt die Sonne gut durch. Wie wir sehen, am Nachmittag versteckt sie sich ein bisschen hinter den Wolken. Aber auch morgen gibt's wieder Sonnenbrillenwetter. Bei bis zu 10 Grad ist zugegebenermaßen nicht allzu warm, aber dafür bleibt's die nächsten Tage erstmal trocken. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Mit mir, Nina Kast. Die besten Hits der Stadt. Bin noch immer der Junge aus den alten Geschichten. Auch wenn's im Norden so viel Neues gibt. Ob sich was ändert, wär zwar spannend zu wissen. Wenn ich bleibe, dann verzweifle ich. Verbind mir die Augen, ich komm blind zurecht. Kenn jeden Winkel hier längst auswendig. Fühl mich dort fremd, wo mein Zuhause ist. Ob's wieder besser wird, glaub ich nicht. Ich werde sicherlich ein Stückchen vermissen. Doch es wär besser zu gehen. Ich brauch frische Luft.

8:29 Uhr, hier ist Radio Saarbrücken. Mehrere Tote, Verletzte und erhebliche Schäden hat das Sturmtief Herbert hinterlassen. Mindestens 2 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Deutsche Bahn stoppte in 7 Bundesländern ihren Fernverkehr. Erste betroffene Strecken wurden am Abend wieder freigegeben, aber auch heute ist noch mit vielen Zugausfällen zu rechnen. Ich spreche jetzt mit Anke Meyer aus der Nachrichtenredaktion. Hallo Anke. Hallo. Yes, jetzt gibt's ja den Brückentag und viele sind am Wochenende verreist oder wollten gestern weiterreisen oder wieder nach Hause fahren. Das ging aber nicht. Was passiert jetzt mit ihren Tickets oder wie hat man geholfen? Ja, für alle, die gestern irgendwo an den Bahnhöfen gestrandet sind, hatte die Bahn sogar sogenannte Übernachtungszüge bereitgestellt. Das waren Waggons, in denen man übernachten konnte. Es gab aber auch Taxigutscheine und auch die Bahn buchte Hotelzimmer für die Reisenden. Matthias Franke von der Deutschen Bahn sagt uns, was mit den Tickets passiert, die am Wochenende oder heute nicht benutzt werden konnten. Also die Tickets können entweder storniert werden oder binnen einer Woche in anderen Zügen genutzt werden. Zwar war der Sturm nicht so heftig wie Xavier, aber es gibt bereits 3 Tote und auch wieder abgedeckte Häuser und überflutete Straßen. Was ist denn noch alles passiert? Ein 63-jähriger Camper ist in der Nordsee ertrunken. In Mecklenburg-Vorpommern kenterte ein Motorboot. Dabei ist eine 48-jährige Frau verunglückt und ein 56-jähriger Mann ist in der Nacht gestorben. In der Nordsee ist auch ein Frachter vor Langeoog auf Grund gelaufen. Bei Windstärken von 8 bis 9 und Wellen bis zu 7 Metern war es auch Spezialisten, die per Hubschrauber auf das Schiff gelangen sollten, nicht möglich, dem Frachter zu helfen. Er hat zwar keine Ladung an Bord, allerdings ist er mit 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Treibstoff beladen. Die Mannschaft ist unverletzt. Ein Hubschrauber guckt jetzt, dass nichts weiteres passiert. Danke in die Nachrichtenredaktion. Wie soll das so weitergehen? Wir sehen uns beim Reden zu, als wäre es ein alter Film. Wir wollen uns nur nicht eingestehen, dass wir ein Versprechen sind, das wir niemals erfüllen. Ich komm spät heim, du musst früh raus und der Letzte macht das Licht aus und wir gehen uns immer öfter aus dem Weg. Langsam blendet das Gefühl aus und wir lösen uns in nichts auf. Irgendwann können wir uns beide nicht mehr sehen. Und du bist nur ein Hologramm. Du bist nur ein Hologramm. Wo hat das nur angefangen? Und wann kam der Punkt, an dem die Spuren sich verloren? Wir schauen uns all die anderen an, die für uns so aussehen, als wären sie für sich geboren. Du kommst spät heim, ich muss früh raus und der Letzte macht das Licht aus und wir gehen uns immer öfter aus dem Weg. Langsam blendet das Gefühl aus und wir lösen uns in nichts auf. Irgendwann können wir uns beide nicht mehr sehen. Und du bist nur ein Hologramm. Vor dir, komm nicht mehr an dich.

got the feeling I'm going places. I've got the feeling we're gone. I've got the feeling we're gone. I've got the feeling we're going places. But you gotta keep on trying, gotta hold on. Das ist wie jubelnde Menschen, der schönste Augenblick. Das ist wir beide zusammen, ein unverschämt großes Glück. Es ist lange nicht gesehen und dann zufällig getroffen, sofort wieder verstehen, wie es früher war. Das eine Lieblingslied, das dich immer wieder kriegt. Deine Härchen stellen sich auf, wenn es böse oder schlecht, wenn es gut ist oder echt, Gänsehaut lügt nie. Weil du fühlst, weil du lebst und dein Herz zeigt den Weg, Gänsehaut lügt nie. Wie du und ich für immer, kein Wort kann das erklären. Wie keine Fragen offen und nichts mehr zu verlieren. Wie keine Unterschiede, ein Leben ohne Hass. Denn was die Welt jetzt braucht, ist Liebe. Das ist wie Träume ohne Ende, wie keine Mauern mehr. Wir reichen uns die Hände und ist der Weg auch schwer. Deine Worte schweigen, es lässt sich nicht beschreiben. Deine Härchen stellen sich auf, wenn es böse oder schlecht, wenn es gut ist oder echt, Gänsehaut lügt nie. Weil du fühlst, weil du lebst und dein Herz zeigt den Weg, Gänsehaut lügt nie. Einzigartig und bewegen, bis alle Worte fehlen. Es kommt so über dich wie ein Schauer ohne Regen. Lass sie nicht beschreiben, deine Worte schweigen. Deine Härchen stellen sich auf, wenn es böse oder schlecht, wenn es gut ist oder echt, Gänsehaut lügt nie. Weil du fühlst, weil du lebst und dein Herz zeigt den Weg, Gänsehaut. Guten Morgen, es ist 8.49 Uhr, gleich mit dem Bieber. Can we be friends? Can we be friends? Sein neuen Hit Friends gibt's direkt nach den News. Radio Saarbrücken. Aktuell aus der Landeshauptstadt und dem Saarland. Um 10 vor 9. Mit Tom Becker, hallo. Betrunkener Geisterfahrer kracht in Fahrzeuge. Ein betrunkener 24-jähriger Rumäne war am Freitag gegen 23 Uhr irgendwo falsch auf die A6 gefahren. In Höhe St. Ingbert krachte er frontal gegen einen weiteren PKW. Dabei wurde er und die Insassen des anderen PKW, eine 77-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann, in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die Person aus ihrem völlig zerstörten Frack schneiden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt kamen sie in umliegende Krankenhäuser. Mann totgefahren und abgehauen.

Und hier ist wieder ein Superhit aus den 90ern auf Radio Saarbrücken. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. Now we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. The good people of the world are washing their cars on their lunch break. Hosing and scrubbing as best they can in skirts and suits. They drive their shiny Datsuns and Buicks. Back to the phone. Manche Menschen nutzen überall das Passwort 12345. Das kleben sie auf ihren Rechner, gehen damit in ein Café mit WLAN und, ups, lassen ihn dort liegen. Für alle, die es lieber etwas sicherer mögen, haben wir ein Angebot.

9:12 Uhr, weiter geht's mit einem Song zum Relaxen und das können wir morgen auch wieder tun, denn da ist wieder frei. Hier ist die Radio Saarbrücken Morning Show jetzt mit Calvin Harris und Fields. Bleib einfach ganz relaxed, es kommt sowieso immer noch viel schlimmer. Lass das los, dann sind

Und habt ihr euch gut eingekuschelt? Es ist relativ kalt, 3 Grad. Im Laufe des Tages erreichen wir immerhin bis zu 10 Grad. Wie ihr seht, noch kommt die Sonne gut raus. Am Nachmittag gibt es ein paar mehr Wolken, aber insgesamt bleibt es heute doch sehr, sehr freundlich. Und morgen geht's gleich damit weiter. Ebenfalls bei Höchstwerten von 10 Grad, da auch mit ein bisschen mehr Sonne. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Mit mir, Lena Kass. Die besten Hits der Stadt. Frauen kommen und gehen, nichts als Tränen bleiben, wenn ein Herz zerbricht. Doch du bist immer da für mich, wenn es für mich am schwersten ist. Und gab es etwas zu feiern, waren wir immer dabei, auch ohne einen Cent auf der Bank. Denn es kommt darauf nicht an, weil man echte Freunde nicht kaufen kann. Einen echten Freund erkennst du daran, dass er da ist, wenn du vollkommen am Arsch bist. Und nicht daran, dass er nur dann, wenn er was beschreibt oder ab und zu ein Bild liked. 1000 Kommentare, 1000 Likes, dieser ganze Scheiß, von dem gar nichts bleibt. Denn am Ende des Tages sind die echten Freunde unter 100.000 nur 2-3 Leute. 1000 Partys, Oberflächlichkeit, alles war's vorbei, kaum einer bleibt. Denn am Ende des Tages sind die echten Freunde unter 100.000 nur 2-3 Leute. Kumpels kommen und gehen, ich vergiss keine Tränen, denn echte Freunde waren es nicht. Wie Leute, die man auf Partys trifft, mit Namen, die man am nächsten Tag vergisst. Aber wir haben uns immer vertraut, hatten nicht deswegen Frauen, geschweige denn wegen Geld, Mann. Für ein Einzelkind wie mich ist das seltsam, wir sind wie Brüder von verschiedenen Eltern. Einen echten Freund erkennst du daran, dass er da ist, wenn du vollkommen am Arsch bist. Du nicht daran, dass er dich dann plötzlich vollquatscht, wenn du gerade Erfolg hast. 1000 Kommentare, 1000 Likes, dieser ganze Scheiß, von dem gar nichts bleibt. Denn am Ende des Tages sind die echten Freunde unter 100.000 nur 2-3 Leute. 1000 Partys, so Oberflächlichkeit, alles war's vorbei, kaum einer bleibt. Denn am Ende des Tages sind die echten Freunde unter 100.000 nur 2-3 Leute. Weißt du, meine Freunde, die kennen mich am besten. Wir haben so viel erlebt zusammen, das kann man nicht ersetzen. Das kann man nur verstehen, wenn man auch dabei war. Uns kann niemand scheiden, denn es gab auch keine Heirat. Wenn mich irgendwer kritisiert, geht das vorbei in meinem Arsch. Doch sagt es einer meiner Jungs, es ist leider meist wahr. Meine Freunde sind wie gesagt nicht viele, doch die, die ich liebe, sind für mich meine Familie. 1000 Kommentare, 1000 Likes, dieser ganze Scheiß, von dem gar nichts bleibt. Denn am Ende des Tages sind die echten Freunde unter 100.000 nur 2-3 Leute. 1000 Partys, Oberflächlichkeit, alles war's vorbei, kaum einer bleibt. Denn am Ende des Tages sind die echten Freunde unter 100.000 nur 2-3 Leute. Und hier ist wieder ein Superhit aus den 80ern auf Radio Saarbrücken. Searching for it. 39 ist es heute. Kalt, aber sonnig. Und wie es in den nächsten Tagen aussieht, schauen wir jetzt. Radio Saarbrücken, die Wetterschau. Wird präsentiert von Viva Sol. Seit 20 Jahren Saarbrückens liebster Sonne. Schön braun mit Verstand. Zweimal City, einmal St. Anual. Heute können wir uns tatsächlich nochmal die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Leider bei eher kühlen Temperaturen, maximal 10 Grad gibt's heute. An den Temperaturen ändert sich zum Morgen auch nicht allzu viel, aber dafür bleibt es sonnig. Und Sonne ist ein gutes Stichwort, denn die Woche bleibt die einigermaßen viel da. Es bleibt auch überwiegend trocken, am Mittwoch dann schon bei 13 Grad, am Wochenende dann bei 14, 15 Grad. Am Samstag kann es hier und da noch ein bisschen nieseln, aber insgesamt haben wir da eine sehr freundliche Woche. Das war das Wetter für alle. Ihr privates Wunschwetter gibt's bei uns. Viva Sol, klüger Sonnen. Liebe Sonne, fairer Preis. Ich bin auf der Suche nach mehr. Hab ich mich verloren, ich find mich nicht mehr. Die Welt ist so groß, es gibt so viel zu sehen. Verschließe die Augen, lauf blindlings durchs Leben. Verrückt, was die Welt so mit uns macht. Gibt uns den Mut, doch nicht die Kraft. Ich kenn dieses Auf und Ab. Ich lass es einfach zu. Und ich geh, wohin der Wind mich zieht. Und ich weiß, es ist nie zu spät. Auch wenn der Wind sich dreht. Endlich los, es ist fast so wie Fliegen. Lass mich einfach treiben in der Schnelllebigkeit. Das ist der Lauf der Dinge in unserer Zeit. Verrückt, was die Welt so mit uns macht. Nichts ist geplant, nichts ist durchdacht. Ich kenn dieses Auf und Ab und ich lass es einfach zu. Und ich geh. Scheiben, zum Beispiel 150 Gramm, 32% billiger, nur 1,55 Euro. Lidl lohnt sich. Provin, wir machen alles anders als alle anderen und sind deshalb Deutschlands erfolgreichster Direktvertrieb. Frischer Schweinenacken am Stück, das Kilo nur 3,59 Euro. Lidl lohnt sich. Hey Leute, ich suche einen Mitbewohner. Also, wichtig wäre... Du müsstest morgens frischen Kaffee kochen, während ich im Bett liege. Und kontrollieren, ob die Fenster zu sind, wenn ich in der Uni bin. Und dann noch die Heizung anmachen, damit es schön warm ist, wenn ich wieder nach Hause komme. Okay? Ja, Leute, dann meldet euch! Holen Sie sich einfach gleich Magenta Smart Home nach Hause. Ein Jahr lang kostenlos. Jetzt in allen Telekom-Shops. Huhu, hier ist Hausgeist Mia von Mömax.

schon tausendmal verloren. Wir glauben selbst an das Unmögliche und bauen Träume aus dem Nichts. Wir brennen selten für das Leben, das sich nur in unserem Herz versteckt. Aber was, wenn alles gut geht? Was, wenn jeder Plan gelingt? Was ist, wenn wir feiern können? Weil jetzt endlich alles stimmt. Und was, wenn wir ganz oben stehen und dabei bleiben, wer wir sind? Was, wenn alles gut geht? Was, wenn alles gut geht? Wir genießen den Moment, bevor wir ins Ungewisse springen. Wenn wir nicht mal unseren Augen trauen, versuchen wir es einfach blind. Gehen mit dem Kopf voran durch Wände, um den Verstand nicht zu verlieren. Was kann man bilden, wenn man es nicht mal probiert? Nicht mal probiert. Denn was, wenn alles gut geht? Was, wenn jeder